Grüß Gott, Kinder. Kennt ihr eigentlich den Satz, jetzt grad extra mit Fleiß? Kein besonders schöner Satz, denn meist steckt dahinter der Vorsatz zu einer Portion Bosheit. Und das ist's, was in der Geschichte heute viel vorkommt. Denn nicht nur der Pumuckl tut was grad extra mit Fleiß, sondern auch noch ein paar andere Leute. Aber reden wir nicht lang. Der Pumuckl hat doch vom Meister Eder einmal eine Mundharmonika geschenkt bekommen. Und da ist dann genau das passiert, was der Meister Eder von Anfang an befürchtet hatte. Der Kobold spielte so viel darauf, dass selbst starke Nerven schwach werden konnten. 17 Zentimeter und da herin 25. Ja, nachher muss dann da herin. Noch einmal. Wenn ich da 25 hab und da. Herrschaftszeiten, Pumuckl, hör doch mit dem Radau auf. Das ist kein Radau, das ist Musik. Ja, wenn das eine Musik ist, dann heiß ich's aufhören. Ein schöner Name. Aufhören sollst, hab ich gesagt. Ich bring meine ganzen Maße durcheinander, so kreislich tust du. Mit Musik kann man sich sogar alles viel besser merken. Ja, aber nicht immer. 17 Zentimeter und da herüben 5 a 20, stimmt's? Ja, ja. 17! 25! Wenn das 17 sind und das 25, dann brauche ich da herin 73 weg 17. Das ist gleichzeitig sprechen und blasen, das geht wunderbar. Also, hör mal. 17! Himmel, Donnerwetter! Jetzt weiß ich es wieder nicht. Also, sofort hörst du jetzt auf. Sonst nimm mir's dir weg, dein Mundharmonika. Und zwar ein für alle Mal. Nein, nein, nein, du darfst mir nichts wegnehmen, was ich geschenkt bekommen habe. Ja. Sonst bist du nämlich ein Dieb. Jawohl, einen Dieb hat niemand lieb. Das reimt sich sogar. Pumuckl, geh, sieh doch ein, dass ich so nicht denken kann. Pass auf, geh auf den Sturm und da kannst du spulen, solange du magst. Aber nicht da herund. Aber da herunten macht's mir viel mehr Spaß. Sag einmal, Pumuckl. Musst du gleich grad mit Fleiß ärgern, hä? Sag du mir mal, müssen sich denn Leute mit Fleiß ärgern? Du kannst ja auch einfach aufhören, dich zu ärgern. Na, du hörst auf, verstanden? Ich ärgere mich ja gar nicht. Mein Spulen hörst auf, sofort. Sofort. Ja. Also gut, wenn's das nicht anders willst, dann muss ich dir's wegnehmen. Dazu musst du mich erst erwischen. Ja, das werden wir gleich haben. Pass nur auf, die kriege ich noch. Und wenn ich eine halbe Stunde lang rumlaufen muss, lieber eine halbe Stunde Bewegung als den ganzen Tag ein Radau. Ich werde gleich haben, so pass auf. Lieber den ganzen Tag Bewegung, als für immer die Mundharmonika hergeben. Du musst mich den ganzen Tag fangen. Ja, ich erwische dich schon, pass nur auf. Und zwischendurch muss ich ein kleines Brettchen umwerfen. Hörst auch, auch mit viel Spaß. Hörst so. Auf. So, haben wir die schon, Nicht. Ja? Lass mich los. Ja, ich lass die schon los. Jawohl, ich lass die aus. Aber die Mundharmonika bleibt da. Noch. Meine Mundharmonika darfst du mir nicht wegnehmen. Hörst auf? Die gehört mir. Das bestreite ich ja gar nicht. Freilich gehört's dir. Ich weiß ja gar nicht. Schau, wo ist hin, du? Da in den Schubladen rein. Ja, da rein. Da hat's einen prima Platz. Nein, da hat sie keinen Platz. Da geht sie kaputt, weil niemand auf ihr blasen kann. Im Gegenteil. Da hält sie sich besonders lang, weil es nicht so strapaziert wird. So, und jetzt sperren wir schön an. Nein. Doch. Und kriegen durst es erst wieder, wenn's einsiehst, dass Bosheit zu nichts führt. Bitte? Ja. Bitte, dann singe ich jetzt eben den ganzen Tag. Ja. So zum Beispiel. Ja. Das kannst du machen. Aber nicht da herin. Raus mit dir im Hof. Zweistimmig. Da kannst du singen, bis die Leute zusammenlaufen. Da kommt zu. Raus mit dir. Das hätten wir. Da werde ich mich lang rumärgern. So ein boshafter Teufel. Na, sowas. Der Pumuckl hat natürlich draußen im Hof nicht weiter gesungen, bis die Leute zusammengelaufen sind. Das war ihm zu anstrengend. Er zog es vor, sich in die Äste des Kastanienbaums zu setzen und ausgiebig zu schmollen. Er gab sich redlich Mühe, sich dabei schrecklich leid zu tun. Nichts darf ich, nicht mal lustige Musik machen. Das klingt kein bisschen scheußlich, das klingt viel schöner als die Säge vom Meister Eder, aber der darf ja alles. Nur ich, armer, armer, kleiner Kobold, soll immer still sein. Dabei ist Stillsein so traurig. Oh, wäre ich doch kein Kobold, sondern ein Kind vielleicht. Genau in diesem Augenblick kamen Kinder in den Hof, und zwar die Brüder Fritz und Karl mit ihrem Freund Elmar. Diese drei waren so ins Gespräch vertieft, dass sie mitten durch eine große Regenpfütze stapften und dann das Vorderhaus betraten, ohne auch nur im geringsten daran zu denken, die Schuhe abzuputzen. Die Hausmeisterin, die eben die Treppen frisch geputzt hatte, sah das. Ihr habt es ja nicht notwendig, dass ihr eure Schuhe abputzt. Schaut mal her, was ihr da für einen Träger reintragt. Meint ihr, ich bin bloß eure Putzfrau, oder wie? Ui, das haben wir gar nicht gehört. Ja, ihr merkt ja nie was, das weiß ich schon. Eigentlich sollt ihr jetzt selber aufputzen müssen. So schlimm ist das hier nur auch wieder nicht. Geben Sie mal einen Lappen her. Du hast da überhaupt nichts zum Schnabbeln da herin. Du gehörst gar nicht ins Haus. Wenn ich das schon her, nur auch wieder nicht. Ich sag euch, 5 Hunde sind wir im Haus, lieber als solch eine Saufratzen. Jetzt gehen Sie mal ein bisschen weit. Finden Sie nicht auch? Du halt deine vorlaute Klappen, verstanden? Komm, gehen wir. Das können sie frech daherin, aber sonst schon gar nichts. Die Eltern kennen wir am Leiter. Die werden schon nur ihre blauen Wunder erleben. Der Pumuckl, der das mit angehört hatte, fand, dass es auch nicht ganz leicht sei, ein Kind zu sein. Und weil er nichts Besseres zu tun hatte, ging er hinter den Dreien mit in die Wohnung. Die Mutter von Karl und Fritz hatte nur schnell die Türe geöffnet und lief gleich wieder in die Küche, weil sie Milch auf dem Feuer stehen hatte. Die drei Buben gingen mit finsteren Mienen ins Kinderzimmer. Die Biskuln, die. Du darfst dich fürchten, wenn du ins Haus reingehst. Aber der zeigen wir schon noch. Auf mich ist er besonders losgegangen. Eine Klappe habe ich und ein Maul. Nur weil ich gewagt habe, ihr meine Hilfe anzubieten. Das soll's bürsten. Ja, was willst du denn dagegen die machen? Die spinnt doch. Jetzt gerade mit Fleiß machen wir einen Trick. Okay, das gibt ja bloß einen Morststunk. Das sagt's nachher unserer Mutter. Das kannst du bloß sagen, wenn's einen Beweis hat, dass wir das auch waren. Ganz richtig. Wir müssen was machen, wo sie sich ärgern muss und sie nicht sagen kann, dass wir es waren. Kinder, ich weiß was. Wir machen aus einer Zeitung lauter kleine Papierschnitzeln und mit denen gehen wir in den 4. Stock auf und lassen sie übers ganze Treppenhaus schneien. Da hat's eine Zeit lang zu tun, bis die zusammengekehrt hat. Karl, du bist eine Nummer. Die Sache ist geritzt. Her mit der Zeitung. Ja, und wenn uns jemand in den 4. Stock aufgehen sieht? Soll er doch. Man wird wohl noch in diesem Haus auf den Speicher gehen dürfen. Wir können ja mit Hausschuhen hinaufgehen, um ja nicht das Treppenhaus zu beschmutzen. Die drei Buben führten ihren Plan auf der Stelle aus. Es verlief alles wunschgemäß. Sie begegneten keinem Menschen, auch die Mutter merkte nichts, und das Treppenhaus war über und über mit Papierschnitzeln besät. Der Pumuckl fand die Sache sehr vergnüglich. Ja, er pustete und wirbelte noch ein wenig in den Papierfetzen herum, sodass sie auch wirklich gleichmäßig überall verteilt waren. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass er das eigentlich mehr aus Koboldslust am Papier gewirbelt tat. An die Hausmeisterin dachte er dabei am wenigsten. Und dann rannte er triumphierend zu Meister Eder und quetschte sich durch das angelehnte Fenster. Auch Kinder machen etwas grad extra aus Fleiß. Und ich habe geholfen dabei. Was? War sehr schöner Fleiß. Papier, Schnitzel, Wirbel, Fleiß. Das verstehe ich nicht. Was ist denn? Das ganze Treppenhaus ist voll, ja. Da wird die Hausmeisterin aber kehren müssen. Ja, ich verstehe nicht. Was ist denn los? Also, Kinder sollen doch keinen Schmutz ins Treppenhaus bringen. Ja, und ja. Jetzt haben sie erst recht. Also was? Erst recht mit Fleiß. Und das gefällt dir? Ja, die Papierschnitzel haben so schön gewirbelt. Und jetzt kannst du mir wieder meine Mundharmonika geben. Denn wenn Menschen sowas grad Extrares tun dürfen und nicht bestraft werden, ja, dann darf man Kobolde auch nicht bestrafen. Und ja, Musik machen macht viel weniger Schmutz. Ja, dafür mehr Radau. Meine Musik ist kein Radau. Du kriegst deine Mundharmonika so lang nicht, bis eins ist, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Das ist aber gar nicht gegenseitig, wenn ich nicht spielen darf. Das ist einseitig. Nein. Und du musst auch Rücksicht auf mich nehmen, weil ich halt gern Musik mache. Ja, und die Hausmeisterin muss Rücksicht auf die Kinder nehmen, weil die gern einen Dreck ins Haus tragen. Nein. Mit der Logik kommst du bei mir nicht weiter. Geh nur wieder rüber zu deinen Papierschnitzelhelden. Geh nur zu. Mei, mir tut ja unsere Hausmeisterin leid. Mir gar nicht. Und du mir auch gar nicht. Ich gehe jetzt rüber und blase. Der Pumuckl ist in das Treppenhaus im Vorderhaus gelaufen und hat aus Trotz ein paar Zeitungsfetzchen durcheinander geblasen. Aber nicht lang, denn die Hausmeisterin erschien. Ja, um Himmels Willen. Ja, wie sieht's denn da aus? Was ist denn da passiert? Das waren bestimmte Saufratzen. Aufführen werden sie sich wie die Hottentotten, ja, noch schlimmer. Aber das lasse ich mir nicht bieten. Das geht mir zu weit. Da beschwere ich mich. Ich bin ja nicht der Depp für die Bangerten. Das will ich wissen, wer das zusammenputzt, die oder ich. Mit der Mutter wäre ich ein Wertal reden. Wie die Hottentotten, sage ich, wie die Hottentotten. Ja, freilich, ne? Schauen Sie einer einmal das an. Ja, was ist denn hier passiert? Das fangst du einmal an, Rebum. Zuerst haben sie mir einen Dreck ins Haus getragen. Und weil ich's geschimpft hab, da haben sie das da gemacht. Aber glauben sie ja nicht, dass ich das zusammenkehr. Meine Buben? Ja, genau die. Das geht bis in den vierten Stock auf. Ja, aber die waren doch gar nicht im vierten Stock. Die sitzen in ihrem Zimmer. Ja, das meinen sie. Ja, und wie sie vorhin heimgekommen sind, da war das Treppenhaus ja noch völlig sauber. Aha. Die haben die Wohnung seitdem überhaupt nicht verlassen. Ja, das meinen sie. Ja, sie können doch nicht einfach annehmen, dass das meine Kinder sind. Haben Sie denn dafür irgendeinen Beweis? Da brauche ich keinen Beweis. Wer anderer macht sowas nicht. Jetzt hören Sie aber auf. Schließlich wohnen auch noch andere Leute hier im Haus. Und ist doch klar, dass das eine Rache ist. Ich verlange, dass das von einer Buben zusammengekehrt wird. Den Dreck von den Schuhen, den sie pfundweiß reingetragen haben, habe ich zusammenputzt. Und ein recht freches Maul haben sie auch noch dabei gehabt. Wenn mein Mann da wäre, da täten sie sich das nicht trauen. Aber weil ich allein bin... Fritz, Karl, kommt mal her. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, das werden wir auch sehen. Was ist? Ist was? Habt ihr die Papierschnitzel gestreut? Mir? Ja, liegt's nur, ich kenn euch schon. Aber diesmal lass ich mir's nicht gefallen. Frau Lechner, Sie können nicht einfach behaupten, dass die Buben lügen und dass sie boshaft sind und was weiß ich. Habt ihr vorhin den Schmutz ins Treppenhaus getragen? Ja, aber der Elmar hat's aufputzen wollen. Und dafür ist er bloß angefaucht worden. Der und aufputzen bei dem Ton, den der am Leib hat. Wir wollen uns jetzt nicht lange streiten. Eins steht fest, meine Kinder waren das nicht. So. Aber weil sie ihnen vorhin Arbeit gemacht haben, helfen sie ihnen jetzt sicher freiwillig zusammenkehren, nicht wahr? Meine Kinder sind nämlich gut erzogen. Ja, sehr ja. Im Gegensatz zu ihren Behauptungen. Ich hoffe, dass sie ihre Verdächtigungen zurücknehmen. Ja, gesehen habe ich es ja nicht. Also. Ja. Aber Mutti, wir müssen doch Hausaufgaben machen. Wenn er die 10 Minuten später macht, genügt's auch noch. Also los, blamiert mich nicht. Was blieb den drei Buben anderes übrig, als ihre Papierfetzen selbst wieder zusammenzukehren? Aber innerlich kochten sie dabei vor Zorn. Und so kam es auch, dass sie nach getaner Arbeit wieder allein in ihrem Zimmer neue Rache brüteten. Den Triumph lassen wir ihr nicht. Uns vertratschen und uns auch nicht Arbeit machen lassen. Aber eure Mutter ist prima. Kein Gedanke, dass ihr das Treppenhaus beschmutzt. Ist aber ein Irrtum, da kann ich ihr nicht helfen. Das lasse ich mir nicht gefallen, dass sie solch eine Hex von einer Hausmeisterin ins Feister lacht. Ja, was willst du denn machen? Haben sie einen Dreck? Richtig. Nur nicht von der Linie abkommen. Was für ein Dreck darf es denn diesmal sein? Diesmal? Ein richtiger. Nicht nur einer aus Papier. Einer aus dem Hof. Steigen wir nochmal alle durch die Laken? Ja. Wir sagen zur Mutti, dass wir schnell heftig kaufen müssen und rennen alle drei davon. Und zwar durch die Laken und dann gleich ein paar Mal rein und raus in den Hausgang. Ausgezeichnet. Hast du nicht irgendwo noch ein paar Blechbüchsen, mit denen sich zusätzlich noch ein wenig Dreck transportieren lässt? Den können wir dann so ganz zwanglos im Treppenhaus auseinandertreten. Hab ich alles. Ja, aber... Fritz, mach kein Gesicht, als willst du ein Heiliger werden. Sei nicht feig, los. Ja, von mir aus... Nicht nur dem Fritz war dabei nicht so ganz wohl. Auch der Pumuckl fing an, diesen Plan nicht mehr so lustig zu finden. Als die drei Buben zur Mutter gingen, um ihr zu sagen, dass sie Hefte kaufen gehen müssten, schlenderte der Pumuckl etwas nachdenklich zur Werkstatt und setzte sich dort auf die Hobelbank. Da bist du ja wieder. Na, hast du nur Papierschnitzelblasen? Hä? Ja, schon. Hm? Die Buben mussten alles selbst zusammenkehren. Siehst du's? Auch Menschenkinder werden gestraft, wenn's boshaft sind. Aber die haben sich schon wieder was Neues ausgedacht. Neue Rache. Ja, damit nur ja kein Enther geht. Ja, damit ja Sauburm, kein Enther geht. Die alte Frau ärgern, das kennen sie. Ja, gefällt dir das am Ende? Och, Ja. Du hast es doch auch mit der Rache und der Bosheit, oder? Ja. Wie war das vorhin mit der Mundharmonika, Gerade erst recht. Das war doch ganz anders. Das war doch nur lustig und nicht... Ja, lustig. Schau mal durchs Fenster, was sie machen. Sie steigen in die Wasserlachen. Ja, bin ich raus, das ja, gar nicht. Und dann wollen sie nämlich mit den schmutzigen Schuhen ins Treppenhaus und dann wollen sie nochmal und dann nochmal und dann noch extra mit einer Büchse. Sie haben schon eine ganze Büchse voll und laufen da rein. Also das geht ja wirklich zweit. Das Handwerk, das will ich Ihnen gleich legen. So, schau, die nicht lang zu. Oh, jetzt kommen Sie wieder raus. Hey, da! Was treibst denn hier da? Die sind jetzt schon wieder reingesaust. Ah, da kommt ja zufällig gerade der Hausverwalter in den Hof. Ah, der wird Ihnen gleich den Marsch blasen. Auf was bläst der denn? Ja, jedenfalls nicht auf der Mundharmonika. Verlass die drauf. Das will ich hören. Aber nicht nur der Meister Eder hat den Hausverwalter kommen sehen. Auch die drei Buben. Und damit sie nicht im Treppenhaus von ihm erwischt werden konnten, sind sie schleunigst in den Keller gerannt und haben sich dort mucksmäuschenstill verhalten. Der Hausverwalter hat natürlich sofort den Schmutz entdeckt. Tja, wie schaut denn das Treppenhaus aus? Wer ist denn hier überhaupt niemand, der aufputzt? Das ist ja eine Schweinerei. Seitdem der alte Lechner im Krankenhaus ist, geschieht hier überhaupt nichts mehr. Wie gut, dass ich da zufällig mal vorbeikomme. Grüß Gott, Frau Lechner. Ja, der Herr Hausverwalter, grüß Gott. Da, schauen Sie sich mal das Treppenhaus an. Ja, um Gottes Willen. Wie das aussieht. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Tja, das ist aber recht verwunderlich, muss ich schon sagen. Den Dreck kann man nämlich gar nicht übersehen. Sie glauben ja gar nicht, was ich für einen Ärger habe mit den Sauburm vom ersten Stock drum. Heute habe ich schon mal hinter denen dreiputzt. Und dann haben sie das ganze Treppenhaus voller Papierschnitzeln geschmissen. Also glauben Sie mir, ich komme überhaupt nicht mehr da wehren. Also ich muss schon sagen, das macht einen verheerenden Eindruck. Ja, aber wenn er doch sagt, das ist die reine Bosheit. Ich habe mich schon beschwert. Aber die Mutter von denen, die meint natürlich, sie hat die reinsten Engel. Und jetzt sieht's wieder so aus. Ja, aber hören Sie, die Familie wohnt doch schon länger im Haus. Also das war doch noch nie. Weil sie die nicht traut haben, solange mein Mann gesund und daheim war. Aha. Aber mir gegenüber, da trauen sie sich alles. Altes Weib, ist gegen so Burschen da wehrlos. Glauben Sie mir, ich gebe mir die größte Mühe, wirklich, dass ich alles im Stand halte. Ja, genau so, als wann mein Mann da war. Aber ich bin am Ende. Ich weiß nicht, was ich nur tue, wenn das so weitergeht. Ja, also haben Sie denn Beweise, dass das die Burschen vom ersten Stock sind? Na, das ist ja. Aber wenn's die Burm sehen, na wissen sie genau, dass bloß die sein können. Ein Erwachsener tut da sowas nicht. Ich kenn da die Leute im Haus. Ja, aber wenn Sie keine Beweise haben, dann... Wissen sie, gegen Bosheit ist man machtlos. Und gerade wenn man alt ist und hat Nerven nicht mehr so. Na ja. Und wenn der Mann nicht da ist... Das kann sich ein Junge gar nicht vorstellen, wie leicht man da am liebsten nicht mehr leben möchte. Mei, lass sie da heraus stehen. Komm doch rein, bitteschön. Ja, also Frau Lechner, das muss ja jetzt nicht so weitergehen. Nicht? Vielleicht haben die Bürschchen nur ihr Mütchen gekühlt. Nun, das war nicht das, was der Pumuckl sich erwartet hatte. Kein Marsch für die Buben, dafür ein Rüffler für die alte Hausmeisterin. Und von gekühltem Mütchen keine Spur. Im Gegenteil. Die Buben im Keller hatten nämlich zu ihrer großen Freude inzwischen was entdeckt. Eine tote Maus. Hübsches Mäuschen. Und damit kann man jemanden ganz schön zum Kreischen bringen. Gepulteif, wie schwenkst du nicht so umeinander? Bist du hysterisch? Karl, dein Bruder Fritz hat ein bisschen schwache Nerven. Ich wundere sie schon ab. Du, gib mal die Maus her. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wen wir zum Kreischen bringen. Ich ahn's. Unsere verehrte Hausmeisterin. Und ein Hausverwalter dazu. Cool. Der ist da gerade zu ihrer Nei. Der wird sicher bald wieder rauskommen. Nachher können wir gleich alle zwei kreischen hören. Und wir bleiben da herum und horchen. Das gibt den Spaß. Her mit dem Mäuschen. Die tote Maus landete blitzschnell vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin. Aber sie landete nicht nur vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin, sondern auch, und das konnte keiner der drei sauberen Freundchen sehen, vor den Füßen des Pumuckl. Eine tote Maus. Ganz und gar mausetot. Ist schade, dass sie überhaupt kein bisschen mehr beißen und zwicken kann. Das hätte den Burschen nämlich gut getan, wenn sie so richtig gebissen worden wären und gezwickt und... Ja, aber was soll die Maus hier? Warum hat der Elmar sie hierher gelegt? Halten Sie denn eine Maus für Schmutz? Oder... Ich weiß. Menschen, also vor allen Dingen die mit den langen Haaren, die weiblichen, erschrecken immer vor toten Mäusen. Nein. Hey, du Maus, kannst du nicht weglaufen? Nein, dann muss ich dich eben wegziehen. Ist ja ganz leicht, so eine Maus. Wie wär's denn, wenn ich das Mäuschen zum Beispiel vor einer anderen Tür hinlegen würde? Zum Beispiel vor einer gewissen Tür im ersten Stock. Da wird doch das Mäuschen, also, das machen wir jetzt mal. Ho, ruck, ho, ruck. Gleich haben wir's. Und dann legt sie sich dort vor die Türe hin. So, schön in die Mitte von dem Fußabstreifer. Hoffentlich warten die noch ein bisschen im Keller. Hui! Hey, Häuser, spring mir doch nicht mitten ins Gesicht. Entschuldige, aber es ist sehr eilig. Ich bin nämlich eine Maus. Nein, ich habe eine Maus. Also ich meine, nein, die Buben haben eine Maus vor die Tür von Frau Lechner gelegt. Und ich habe die Maus vor die Türe der Buben gelegt. Und die Buben sind noch im Keller und warten, dass Frau Lechner schreit. Aber die Mutter soll nämlich schreien und du musst vor dem Keller stehen und die Buben nicht herauslassen, damit sie aufkommen, ja, wenn du sie herauslässt. Komm ganz schnell, komm, du musst. Meister Eder verstand zwar zunächst kein Wort, außer dass er schnell mitkommen musste. Er legte seine Arbeit hin und der Pumuckl sprang ihm auf die Schulter. Und während sie zum Vorderhaus gingen, flüsterte ihm der kleine Kobold die Sache doch noch so ins Ohr, dass er alles begriff. Meister Eder ging ganz leise ins Treppenhaus und stellte sich so, dass er die Kellertür im Auge hatte, hinter der die Buben voll diebischer Freude immer noch auf den Schreckensschrei warteten. Der Pumuckl aber hüpfte in den ersten Stock und klingelte dort. Und dann sauste er schnell herunter und klingelte bei der Hausmeisterin. Und dann dauerte es nicht lange, bis sich zuerst die Türe im ersten Stock öffnete. Was Teufel, eine tote Maus! So eine Gemeinheit auf meinem Fußabstreifer! Wer tut denn sowas? Um Gottes Willen, was ist denn los? Hallo, ist was passiert? Er hat meine tote Maus vor die Tür gelegt. Befreien Sie mich von diesem grässlichen Anblick. So, vor Ihrer Tür. Ist das nicht bei den Buben? Ja, freilich. Ja, da werden immer meine Kinder verdächtigt. Jetzt sehen Sie ja selber, dass auch das jemand anderer gewesen sein muss. Aber mit den Papierschnitzeln. Jawohl, meine eigenen Kinder werden wohl kaum vor meine eigene Tür eine tote Maus legen. Ach, jetzt kenne ich mich wirklich nicht aus. Wer konnte denn das gewesen sein? Ja. Hey, Eder! Ja? Haben Sie jemanden gesehen, der ins Haus ist? Ich hab nur vorhin drei Buben gesehen, die zuerst in die Wasserlachen rum sind und mit Fleiß Dreck ins Haus getragen haben. Da sehen Sie es. Ja, ich hab ihnen sogar nachgeschrieben. Aber das waren doch nicht meine Kinder. Die sind hier nicht unterwegs. Doch, das waren Ihre Kinder. Aber ich bitte Sie, das handelt sich doch gar nicht um Dreck, sondern um Papierschnitzel und um tote Mäuse. Pfui Teufel, Herr Eder, ich kann tote Tiere nicht anrühren. Aber ich glaube, Ihre Buben kennen das. Ja, aber die sind doch gar nicht da, das sagte ich doch schon. Doch, die sind schon da. Wo denn, wieso? Die habe ich gerade im Keller gehört. Aha. Da kommt's nur raus. Was? Da sehen Sie es. Ja, was tut ihr drei denn im Keller? Mäus fangen wahrscheinlich. Nein, wir mussten nur was aufholen. So. Und was musstet ihr denn heraufholen, Wir haben bloß... Aber ihr habt doch nicht die Maus vor unsere Türe Wie ist denn die in den ersten Stuben aufgekommen? Elmar, hast du? Nee, ich hab sie da... Ihr habt die Maus vor die Tür von Frau Lechner gelegt. Mhm. Und ihr habt den Dreck absichtlich in das Treppenhaus getragen. Jawohl. Und ihr habt aus Bosheit Papierschnitzel geworfen. Jawohl. Das mit dem Papier müssen wir uns erstmal beweisen. Das ist gleich bewiesen. Da schau, was da grad ganz langsam aus deiner Jackentasche fällt. Ja, das ist genau so ein Fetzen. Aha, jetzt ist wohl alles klar. Ich werde eine Rechnung für Treppenhausreinigung an Sie herausschreiben, Frau... Mosinger. Frau Mosinger. Ja. Die können Sie ja dann Ihren sauberen Früchtchen vom Taschengeld abziehen. Und wenn noch mal irgendetwas in der Richtung vorkommt, dann wende ich mich an die Schule. Das Elternhaus scheint ja hier zur Erziehung nicht ganz auszureichen. Ja, ich bin ganz auseinander. Alle drei entschuldigen sich jetzt auf der Stelle und vor uns allen bei Frau Lechner. Und du, Elmar, gehst nach Hause und lässt dich nicht mehr blicken. Entschuldigt euch. Das Entschuldigen war nicht so wichtig. Das Versprechen, dass mit solchen Bosheiten aufhören, das darf mich beruhigen. Das werden Sie nicht mehr wieder tun. Dafür wird mein Mann sorgen. Glaubt ja nicht, dass ich das eurem Vater verschweige. Ja, wir tern sie nimmer. Bestimmt nicht. Warten Sie. Ich trage die Maus gleich in die Aschentonne. Und entschuldigen Sie bitte. Ja. Wir wollten ja nur einen Spaß. Mhm. Aber jeder Spaß hat seine Grenze. Merkt euch das. Und jetzt kann ich auch wieder gehen. Komm, Pumuckl. Wer soll kommen? Niemand weiter. Nur mein guter Hausgeist. Ach so, ja, ein Späßchen. Ja, aber sagen Sie Ihrem guten Hausgeist, dass wir sowas wie ihn in unserem Haus ausgezeichnet brauchen können. Meister Eder und sein Pumuckl gingen zufrieden in die Werkstatt zurück. Und dann schloss Meister Eder lächelnd die Schublade auf und holte die Mundharmonika heraus. Ich glaub, die kannst jetzt wieder haben. Was? Ich darf, ja? Weil ich so schön ein Papierfetzel aus der Tasche hab fliegen lassen oder weil man einen guten Hausgeist ausgezeichnet brauchen kann. Hm? Nein, weil ich gesagt hab, dass du's wiederkriegst, wenn's eins ist, dass Bosheit zu nix führt. Ja, ja, ich und hab das hast eingesehen. Sonst hätt's die nicht plötzlich auf die Seiten von der Hausmeisterin gestellt, oder? Ja, das ist nämlich so. Also ja. Böse Bosheit mag ich nicht, ja. Nur lustige. Ja, und wo ist denn da die Grenz? Weißt du das wirklich genau? Ja, das weiß ich ganz genau. Ja? Ja, na, ja, ich sag's jetzt. Sie darf niemand wehtun und niemand schaden und schon überhaupt und gar nicht darf jemand deshalb weinen müssen. Na ja. Das Herz sitzt bei dir schon alleweil nur am rechten Fleck. Ich hab's zwar noch nie wo sitzen sehen, das Herz, aber du musst zugeben, Koboldspaß ist ein anderer Spaß als zum Beispiel Späße. Ja, und wenn ich fast gewarnt hätte, weil der Radau so kreislig war. Ui, wirklich? Ui, dann, weißt du was, dann spiele ich nur noch oben in der Stube, ganz allein, schrecklich allein. Machen wir's so, pass auf, Pumuckl. Jetzt spielst du mir ein bisschen was hier vor und nachher gehst drauf. Ja, ja das mache ich. Ja. Ich werde dir was vorspielen, so was Schönes. Ja, und so schön, wie du es noch nie in deinem Leben gehört hast. Und wo du gar nicht mehr willst, dass ich dann raufgehe. Hör mal zu, ja. Aha. Schön, nicht? Ja, sehr schön. Ja. Ein bisschen eine moderne Auffassung von Musik halt. Aber man gewohnt sich ja bekanntlich an alles. Ja, man muss ja immer modern sein. Pass auf, Pumuckl. Wollen wir jetzt nicht lieber alle zwei aufgehen? Zum Essen, Mann. Ui, ja, Essen. Essen mit Musik. Mit Musik vom Pumuckl. Ja. Meister Eder sagte darauf nichts. Denn er wusste genau, dass man nicht gleichzeitig essen und auf der Mundharmonika blasen kann. Und so war es auch. Der Pumuckl hatte einen so riesigen Appetit, dass er freiwillig aufhörte. Und hinterher war er so satt, dass er lieber schlafen wollte. Und nach dem Schlafen hatte er so viel anderes zu tun, dass die Mundharmonika nicht mehr so wichtig war. Der Friede zog also wieder ein im Hinter- und im Vorderhaus. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Auf Wiederhören.